Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, ja, Kapitel-Review hier bei Bing Stammtisch. Wie jeden Mittwoch oder Donnerstag haben wir uns wieder zusammengefunden, um über das aktuelle Kapitel zu sprechen. Und weil ich das nicht alleine machen will, ist auch wieder der Kevin dabei. Hi. Hi. Und wir besprechen heute das Kapitel 870 mit dem Namen Abschied. Erstmal als Einstieg die Frage, warum Abschied? Weiß ich nicht, ich erkläre es mir so, dass Sanji sich jetzt von der Germa verabschiedet, wobei er das schon irgendwie vorher gemacht hat und keine Ahnung. Also Ja, okay. so passend finde ich den jetzt auch nicht. Gut. Auf jeden Fall auf Ja. dem Cover wird ja unsere Spekulation vom letzten Mal aufgegriffen. Wir hatten ja so die Vermutung, entweder, dass er einfach nur da am Feiern ist oder die halbe Stadt in Brand steckt. Und ja, er hat die halbe Stadt in Brand gesteckt und einen Typ verprügelt. Ich glaube nicht, dass er das war. Ich glaube, dass die Typen, die er da besiegt hat, die Stadt in Brand gesteckt haben oder terrorisiert haben und Bartolomeo im Kampf gegen die vielleicht die Stadt angezündet hat, unfreiwillig oder sie schon vorher brannte. Ich glaube trotzdem nicht, dass er es war. Na gut, ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht im Kampf mit ihm das passiert ist. Ich finde nur, dass die weiße Flagge, die die beiden da schwenken, auch ein bisschen seltsam ist. Also, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es nicht dazu passen würde, wenn einer mit der unter seiner Flagge auch noch die Strohflagge hat, dann irgendwie ja Böses macht. Ich glaube auch, da ist noch irgendwie mehr dabei. Vielleicht freundet er sich jetzt mit den Bewohnern an, als sie merken, dass der Typ eigentlich der Böse war. Ich habe schon mal überlegt, ob dieses Wappen oder diese Tätowierung, die er auf dem Arm hat, irgendwie bekannt ist. Aber anscheinend ist das so eine, ja, ich würde mal sagen, 0815, ja, Seefahrer. Seemannstitel, ja. Ja, genau. Er ist Da auch. ist irgendwelche Zugehörigkeiten zu einer, ja, Bande rausschließen zu lassen, wäre jetzt ein bisschen viel vielleicht. Ja, das ist ja auch im echten Leben so dieses stereotypische Seemannsding, den Anker Genau, auf dem Popeye, Oberarm, so. richtig. Ja. Im Kapitel steigen wir auf jeden Fall genau da ein, wo wir letztes Mal ausgestiegen sind, nämlich Big Mom attackiert weiterhin das Schloss und Chiffon, also die Schwester von Lola, kommt auf die glorreiche Idee, nachdem sie uns schon vor ein paar Kapiteln erzählt hat, dass Big Mom ihr Gesicht nicht leiden kann, ihren Kopf aus dem Schloss zu stecken und zu versuchen, Big Mom zu besänftigen. Was auf jeden Fall genau den gegenteiligen Effekt hat. Ja. Überraschung, Überraschung. Wer hätte das erwartet? Nee, auf jeden Fall nochmal zur Größe. Wir hatten ja letztes Mal spekuliert. Im Reddit hatte jemand eine Gegenüberstellung von den bisherigen Riesen gemacht, also von Boogie und Woogie, Big Mom und jetzt dem Big Father. Also der Capone ist aktuell die größte Kreatur, die wir so bestätigt gesehen haben. Also Mit, was Menschen angeht. genau, also er ist natürlich seine Teufelsfrucht, aber er ist so ungefähr 70 bis 80 Meter groß. Okay. Und damit ungefähr 7-mal größer als Big Mom. Von der Höhe her. Ja gut, der Turm geht ja auch noch ein bisschen höher, also von daher. Genau, der Turm ist halt die obere Spitze. Ne, ist Nicht auf jeden Fall schlecht. eine ordentliche Größe. Ich glaube, außer hier dieser San Juan Wolf, der große bei Blackbeard, also müsste das so ziemlich die größte Kreatur sein, die wir bisher gesehen haben. In welcher Form auch immer. Gut, weiter geht's damit, dass während Big Mom die Burg verwüstet also Capone selbst, Big Moms Crew nochmal ein paar coole Shots bekommt und wir von außen, oder die von außen beobachten, was Big Mom da so veranstaltet. Wir sehen jetzt auch das erste Mal wirklich prominent die Katakuris Waffe. Das ist nämlich ein Dreizack, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay, wo Was siehst du ich. den genau? Ich sehe nur, dass er einen Stab in der Hand hat. Ja, man hat schon mal vorher gesehen, wie so drei Spitzen in einem Kapitel in der Nähe von ihm aufgetaucht sind. Also ich meine, es wären drei Dreizack. Ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, aber im Reddit sind sich die Leute da eigentlich relativ einig. Okay, im Reddit steht viel Müll, aber ich kann mir das, weil nur ein Stab wäre irgendwie langweilig. So ein Dreizack würde irgendwie schon ganz gut zu ihm passen, finde ich. Bei Donatello von den Turtles hat er auch nur einen Stab. Das stimmt, das stimmt. Was ich auch noch beeindruckend finde in dem Zusammenhang ist die Größe von Katakuri. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Also Smoothie und Katakuri sind beide relativ groß gewachsen. Also Ofen ist auch noch genauso groß wie die, aber der Rest der Bande scheint schon deutlich kleiner zu sein. Auf jeden Fall ja, stehen die alle daneben und Ja, gucken mal, was passiert. die machen sich jetzt schon so langsam bereit, dass sobald wieder rausploppen aus Batch, dass sie angreifen können. Was Ruffy natürlich verhindern will, und er will es so verhindern, dass er einfach aus dem Schloss rausstürmt. Genau, um Big Mom eine zu verpassen. Ja. Obwohl ich, was ich noch sagen wollte, wir. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieses Zitat von Smoothie ist, glaube ich, im Englischen ein bisschen anders. Sie sagt so etwas wie, sie hatten uns unterschätzt, während sie die umzingelt haben. Und ich denke mir dann so, ja, Smoothie, du hast ungefähr gar nichts gemacht. Du bist einfach der sinnloseste Charakter in der ganzen Bande bisher. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das auf sie passt. Im Deutschen ist es genau umgedreht. Da sagt sie, es scheint, als ob wir sie ernsthaft unterschätzt haben. Ja, das ist mir auch im Englischen aufgefallen. Da ist es genau umgedreht. Ja. Müssen wir mal schauen, was jetzt die finale Übersetzung ist. Wird beides natürlich Sinn machen, aber ich finde trotzdem, dass die Aussage von Smoothie kommt, ist irgendwie ganz lustig. Ja, stimmt schon. Irgendwie eine gewisse Ironie vorhanden. Ja. Gut, wir waren da, dass Ruffy aus dem Schloss stürmen will und Nami versucht, ihn aufzuhalten. Genau, und Chopper hält ihn fest. Eigentlich ist das ja so, haben wir ja festgestellt, das wäre so Jimbes Job. So Zorro und Jimbes Job, Ruffy dann davon abzuhalten, dumme Entscheidungen zu treffen. So nach dem Motto, jetzt hör mal kurz zu, das können wir hier nicht gewinnen. Jimbe ist zwar da, Zoro nicht, aber dass das jetzt Nami und Chopper machen, hat mich ein bisschen gewundert. Ich hätte wieder gern Jimbe da gesehen, weil das in seine Rolle passen würde. Aber auch so ist es natürlich. Aber ich meine, Tsunami passt es aber auch. Wenn man mal Ja. ehrlich ist, sie hat ja auch schon im Wald der Verführung gesagt, lass uns abhauen, das wird hier nichts. Okay, es hat jetzt geklappt, aber in dem Punkt muss man ihr auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, Brooke fasst das auch nochmal ganz schön zusammen, beziehungsweise wird da nochmal gezeigt, sie haben alles erreicht, was sie erreichen wollen. Sie haben die Poneglyphen, sie haben die Windsmokes gerettet und sie bringen Sanji zurück. Mehr können sie quasi nicht erreichen und damit ist das, also das Ziel ist quasi das Objective, wo die drauf hinaus wollten, haben sie erreicht. Deswegen finde ich die Aussage von Nami echt clever zu sagen, lass uns mit Zoro und den anderen nochmal zurückkommen, wenn wir wirklich ja, die Kampfkraft mitbringen können, die wir vielleicht brauchen, um Big Mom und ihre Crew zu besiegen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Lysop und Franky so viel dann ausrichten könnten. Ja, Franky schon eher mehr als Lysop, aber Zorro brauchst du auf jeden Fall, wenn du gegen den Yonko antreten möchtest. Ja. Also wenn du Zorro als Option hast, solltest du den auf jeden Fall mitnehmen. Denke ich auch. Also, Franky sehe ich auch als stark an. Wer ist denn noch weg? Warte. Robin. Robin, okay. Weiß ich nicht. Vielleicht in einem Zweierkampf mit jemandem zusammen oder so. Ich glaube aber, also, wir haben ja die Situation jetzt. Da können wir gleich auch nach dem eigentlichen Kapitel nochmal drüber sprechen. Aber wir haben es schon ganz oft gesagt, mindestens den letzten 3 Folgen ist der Satz mindestens einmal gefallen. Egal wie das ausgeht, egal was jetzt passiert, Big Mom geht auf jeden Fall geschwächt aus dieser Situation raus. Weil Capone ist weg, Jimbe ist weg, die Fischmenschenpiraten sind weg und Cracker wurde besiegt. Wenn sich das mit Cracker wie mit Snack verhält, denke ich auch, dass er nicht wieder auftauchen wird, ehrlich gesagt. Ja, das ist natürlich die Frage, wie lange solche Leute ausgeschaltet sind. Ich meine, Sugar war auch irgendwie nach ein paar Kapiteln, ja, in Anführungszeichen, ein paar Kapiteln wieder wach. Aber die wurde ja auch nicht verprügelt. Ja, ich kann mir bei Big Mom irgendwie auch sowas vorstellen, dass sie sagt, ihr habt versagt, ihr seid nicht mehr Teil meiner Crew. Dass sie die quasi verstößt oder sowas. Die Lebenszeit komplett nimmt. Ja, weil sonst müsste man halt logischerweise sagen, dass Urush Snack getötet hat, also den vierten ursprünglichen Commander. Weil sonst macht es keinen Sinn, dass er wieder auftaucht. Entweder wurde er verstoßen, wurde von Big Mom getötet, oder Urush hat ihn im Kampf getötet. Aber so eine Mischung, dass der jetzt irgendwo nichts mehr macht, jetzt irgendwo rumliegt und einfach nicht mehr auftaucht, weil er halt schon als besiegt gilt, finde ich irgendwie ein bisschen lame. Also das fände ich nicht die optimale Ja. Lösung. Wissen wir denn, wo Urush Snake besiegt hat, war das auf Whole Cake Island oder? Im verführenden Wald. Ah, okay. Gut. Oder. Es wäre lustig, wenn er da einfach nur rumliegen würde und niemand, jeder hat ihn vergessen, so, der liegt dann ja. Ja, und Cracker ist ja auf jeden Fall im Schloss zu finden. Ja, der ist ja reingekracht. Ja. Da gab es ja dieses lustige Zitat von Ruffy: Ich schieß dich ans Ende der Grand Line. Doch so, juhu, Raftel, er ist da. Piratenkönig Cracker. Das stimmt, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Ja, mach doch. Jo, ich schieß dich ans Ende der Grand Line. Okay, ich hab verloren, ich gebe auf. Los, schieß. Mach doch. Ja, ich denke auch, es gibt ja immer noch die Leute, die sagen, den Kampf gewinnen sie. Ich finde, es wäre nicht würdig, einen Yonko ohne die komplette Crew zu besiegen. Ja, das meine ich auch. Ich denke, diesen Erfolg müssen, egal wie es jetzt weitergeht, aber den Erfolg, einen Yonko zu stürzen, muss die Strohbande für vereint sein. Eben. Und ich glaube auch, dass das wirklich auf offenem Feld passieren sollte und nicht in so einem Chaos, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Ja. Da bin ich komplett deiner Meinung. Ist schon, also die Kaiser werden so etabliert, die vier stärksten Piraten der Welt, und dann trittst du gegen die an mit nur der Hälfte deiner Crew und gewinnst? Nee. Ja, komm genau. Nee. Also, ich bleib dabei, Big Mom wird auf Elbahn fallen. Wie auch immer sich das ausspielt. Egal, zurück zum Kapitel. Wir sehen dann nochmal den Punkt, oder wir bekommen nochmal kurz gezeigt, dass Capone eigentlich gar nicht so loyal gegenüber Ruffy ist, sondern sich halt einfach nur um seine Familie kümmert. Das lässt ihn irgendwie sympathischer wirken, finde ich. Ja, es war irgendwie schon von Anfang an klar, dass er jetzt nicht Best Buddies sind, sondern einfach nur Mittel zum Zweck. Und wenn Ruffy dabei draufgeht, und selbst wenn er ihn, sagen wir mal, er würde Ruffy einfach rausschmeißen und Big Mom zum Fraß hinwerfen, dann würde er trotzdem noch draufgehen, Capone. Ja. Ja. Auf jeden Fall kommen die mit dem Plan, der Plan kommt auf, dass Caesar ihn rausfliegen soll. Wieso Caesar? Der ist doch gar nicht da. Ein Gangster Gastino natürlich. Ah. Ich verwechsel die beiden immer aus. Ja, sehen die auch ein bisschen ähnlich. Das finde ich gar nicht. Ich finde, Caesar ist viel dicker. Naja. Komisch, dass die beide die gleiche Frucht haben. Da muss Caesar wohl tot sein. Tja. Ja. Auf jeden Fall kommen sie auf die gute Idee. Caesar ist natürlich nicht so begeistert davon. Zwischendrin sehen wir aber noch, wie Sanji mit seinem Vater nun endgültig abschließt, Fragezeichen. Sehe ich, ja, für mich eigentlich schon. Also er sagt dann ja auch, nachdem Sanji sagt, ich will dich nie wiedersehen, sagt er dann ja auch, ja gut, wirst du nicht, ich werde mich nie wieder, auch im East Blue werde ich mich nicht blicken lassen. Das wäre auf jeden Fall schon mal, die Baratie ist gesichert. Ja, zumindest vor der Germa. Jetzt ist natürlich, was Big Mom in Zukunft macht, aber gut. Ja, da können wir gleich noch drüber sprechen, denke ich. Das fand ich übrigens eine sehr schöne Szene, wie er vor ihm steht und dann erzählt, mein wahrer Vater würde es nicht, oder würde mich erbärmlich finden, wenn ich so mit meinen Blutsverwandten umgehe oder so. Ja, ich finde es noch geiler, wo er ihn so am Kragen packt und so ja, er zieht ihn so zu sich runter und in dem Bild darunter ist er einfach komplett unter ihm, obwohl er eigentlich viel größer ist. Das ist schon geil. Und ihm fällt die Zigarette ins Gesicht. Müsste er eigentlich. Eigentlich schon. Aber vermutlich im nächsten Panel hat er sie wahrscheinlich wieder drin. Ja, hat er. Die Zigarette ist wieder da. Was ich übrigens das beste Bild in dieser ganzen Szene finde, ist, wie Ruffy einfach dasteht und sich das anhört. Ja, mit so einer ernsten Miene, das gefällt mir auch gut. Nach dem Motto, okay, das ist Sanjis Ding, so, das ist ihm wichtig. Ja. Finde ich eine sehr schöne Geste. Mhm. Und wir könnten damit abschließend sagen, dass wirklich der Bund zwischen der Germa, in Klammern alle außer Reiju wahrscheinlich, und Sanji beendet wurde. Ja. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde es auch cool, dass dann, nachdem Judge ja in der Vergangenheit in den letzten 10 Kapiteln eher so als Heulsuse und Versager hingestellt wurde, er dann sagt, in Ordnung, wir übernehmen die Eskorte, wir gehen raus, wir können fliegen. Das ist dann doch irgendwie schon fast ehrenwert. Also vielleicht hat er sich ein bisschen von Sanjis Ehrenkodex abgeschaut. Apropos Ehrenkodex, schlägt Sanji am Ende das erste Mal eine Frau? Da können wir gleich noch eingehen. Ja, stimmt. Okay. Jetzt ist es dann halt soweit, die Germa sagt, okay, wir gehen raus, wir erkaufen euch Zeit, damit ihr fliehen könnt. Buffy natürlich da, ja, komme ich auch mit. Aber Sanji dann da, Nein. nein, lass mal bleiben. Ja, dann Badge löst seinen Big Father auf, ist jetzt wieder als menschliche Gestalt. Caesar und die Germa sind aus ihm raus, stehen vor einer finster dreinguckenden Big Mom. Und sofort wird auch das Feuer eröffnet von allen Leuten, die da rumstehen, die zumindest Knarren in der Hand haben. Aber die Germa beschützt natürlich Badge und Gastino. Und ja, Aber die. ganz cool, oder? Also nicht hier die beiden 1 und 2, ich nenne sie jetzt nur noch nach Nummern, blocken erstmal die Schüsse von Big Mom, als sie die Blitzkugel wirft, als sie die Feuerkugel wirft, also Prometheus wirft Rejo sich dazwischen und blockt den Angriff. Das ist eine ganz gute Performance, muss man sagen, so einem Yonko einfach so gegenüberzutreten. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, zeigt schon mal, dass die Gamma auf jeden Fall noch was drauf hat. Dass sie Ja. es auf jeden Fall schaffen können, da ein bisschen Zeit rauszuholen. Die scheinen aber wirklich auf ihre Anzüge viel zu legen, oder? Also vorher war es ja eher so, Mimimi, wir sind jetzt hier in Zucker eingekrustet oder in Candy eingekrustet und können uns nicht befreien. Und jetzt mit den, wo sie quasi zu den Power Rangern transformiert sind, gehen sie auf einmal total ab. An der Stelle wollte ich noch sagen, mir gefällt der Kampfstil von Big Mom. Also vorher hat sie ja nur mit so normalen Schlägen angegriffen, aber dass sie zum Beispiel, wenn sie dieses Feuer macht, dass sie die Sonne so greift und auf den Gegner schleudert. Oder auch die Gewitterwolken, das finde ich irgendwie sehr geil. Stimmt, die benutzt auf jeden Fall das, was ihr gegeben ist. Ja. Könnten ja auch nur Zierde sein, aber sind sie ja nicht. Nee, die sind durchaus vermutlich ein wichtiger Teil ihres Kampfes. Genau. Was logischerweise passiert, Reiju kann jetzt den Prometheus-Angriff nicht vollkommen abblocken und sie wird quasi einmal weggeschleudert und geht zu Boden. Trotzdem, also eine beachtliche Leistung. Andere werden wahrscheinlich tot. Genau, und Caesar und Gastino, Caesar und Gastino, sag ich schon, Batch und Gastino machen sich dann auf den Weg, sind schon am Abheben, als auf einmal aus Batch die Elephant Gun und der Cross Strike von Ruffy und Sanji kommen, um Big Moms Angriff abzublocken, der Raiju sonst getroffen hätte. Sehr geil. Also ich hatte echt Gänsehaut auf der letzten Seite. Also nicht nur, dass jetzt Sanji und Ruffy wieder komplett vereint sind, auch wie die Art und Weise, wie sie diesen Blitzangriff blocken, das ist schon geil. Also das zeigt also nicht nur, wie viel Kraft Big Mom hat, vermutlich, sondern auch, wie Ruffy einfach mit einem Gear 3 und Sanjis Hilfe einfach dieses Timing ist perfekt von Oda einfach umgesetzt in dem Kapitel, finde ich. Das geht alles so schnell, da ist keine Länge drin. Das war natürlich zu erwarten, dass Ruffy da jetzt nicht drinne bleibt und zuguckt, wie Reiju Ja. stirbt oder so. Das war ja logisch, aber wie das Ganze passiert, das ist schon echt gut. Und wie die beiden sich dann noch anschnauzen, so, ja, du sollst doch drinnen bleiben, so, ist meine Aufgabe, bla bla bla. Das ist halt super Genau. geil. Nee, also ich hatte wirklich auf der letzten Seite, nicht nur weil mir Reiju als Charakter immer mehr gefällt, hatte ich einfach totale Gänsehaut. Ich Das war schon fand das einfach Badass. geil. Ich freue mich da schon auf den Anime, wie quasi dieser Schnitt kommt, wahrscheinlich wieder sehr lang gezogen, das ist ja normal beim Anime, aber wie dann dieser Moment kommt, wo Big Mom fast Reiju trifft und ja, Sanji und Ruffy aus Capone noch rausspringen kurz vorher und auf ihn einprügeln. Da ist die Frage, Auf sie. wie springen die da raus? Ist da eine Tür in Batch? Ja, im Bauch, siehst du doch, ganz unten rechts auf der letzten Seite. Ja, da ist halt nur so ein. So ein Wirbel, ja. Also alles, was aus ihm rauskommt, wird quasi mit so einem Wirbel Ja, vergrößert aber wieder. sie in dem Raum, in dem sie drin sind, in ihm, ist da eine Tür. Wenn sie die Nein. öffnen, kommen sie da raus. Oder laufen sie Nee. einfach gegen eine Wand oder. Nee, da ist vorne so ein Torraum. Da ist ja auch die Germa in die Richtung gelaufen. Da ist so ein ganz großes Tor, wie so ein Ah, okay. Burgtor. Das habe ich dann übersehen. Was sie drinnen machen, weiß man halt nicht, wie sie sich gerade bewegen. Wäre lustig, wenn sie. Eigentlich müssten sie ja, wenn sie gegen die Wand laufen, auch rauskommen. Ja, wenn sie fest sagen. genug gegen die Wand laufen, dann Genau. ja. Ob das dann wehtut, weil ich so die Ja. Magenschleimhaut durchstößt. Ja, also, weil wenn er innen Schaden bekommt, dann bekommt er den Schaden ja auch. Das hat man ja gesehen, als Sanji die Zigarette in ihm ausgedrückt hat. Da ist er ja ausgerastet, weil sein Inneres ja sehr verletzlich ist. Auf jeden Gut. Fall ein Team-Moment, ein toller Moment vom Timing. Das Kapitel gefällt mir rundum eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und jetzt zu deiner Frage, ob Sanji da zum ersten Mal eine Frau schlägt. Ich glaube nein, weil er sie nicht trifft, sondern nur diesen Angriff abblockt. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie Big Mom damit trifft. Außerdem verletzt er sie ja dadurch ja nicht. Das Glaube ich nicht. ja, sehe ich auch so. Ich finde aber auch, dass man hinter ihrem, also dass man da noch so die Finger in diesem Blitz drin steht. Also ich denke schon, dass da eine gewisse, wir wollen jetzt hier jetzt kleinkariert diskutieren, denke ich, aber dass man da schon ein gewisser Kontakt stattfindet. Ich glaube aber viel wichtiger ist es eigentlich, dass oder zu beachten, dass Sanji diese Regel ja bisher nur angewendet hat, wenn es sich um schöne Frauen gehandelt hat. Eben. Also sobald er diese Herzaugen hatte, hat er halt nichts mehr machen können. Und bei Big Mom hatte er diesen Moment ja zu keinem Zeitpunkt. Sie ist ja nicht nur alt, sondern jetzt auch nicht die Allerschönste in der neuen Welt vermutlich. Deswegen, ich glaube schon, dass er das erste Mal jetzt eine Frau geschlagen hat, beziehungsweise sie im Verlauf noch schlagen wird, aber im Grunde ist es eigentlich egal. Ja. Ja. Also ich kann Sanji auch nicht verübeln. Nee. Ist dir eine Sache aufgefallen? In Bezug auf was? In Bezug auf alle Personen, die außerhalb von Capone gerade sind. Eine Nee. Parallele, die alle gemeinsam haben. Ach so. Ja, ich helfe dir mal ein bisschen auf die Sprünge. Alle können fliegen. Stimmt. Das finde ich einen ganz netten Fun-Fact und bestärkt für mich weiterhin die Annahme, dass es jetzt zur Flucht kommen wird und da kein Kampf stattfinden wird, Aber weil. Ruffy müsste halt vorher in den G4 gehen. Okay, das stimmt, müsste er. Ich glaube aber, er ist mitten auf einem Schloss aus Süßigkeiten. Selbst wenn er länger in G4 bleiben müsste, wäre es auf jeden Fall länger als gegen Doflamingo. Weil er hat halt quasi unendliche. Er regeneriert seine Ausdauer ja aus Essen. Das haben wir gegen Cracker gesehen. Da war er wahrscheinlich auch von den 11 Stunden Kampf, war er vielleicht auch ein paar Stunden in Gear 4, weil er halt dauerhaft Cracker essen konnte. Und wieso nicht? Also ist halt die perfekte Situation für ihn, Ausdauer zu regenerieren. Ja, stimmt. Aber gut, dass du sagst, dass sie alle fliegen können, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich jetzt praktisch auch schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass sie jetzt alle abhauen können. Ja. Also da sind wir uns, glaube ich, auch noch einig, oder? Also Ja. jetzt gibt's Flucht. Das wird jetzt einen Schlagabtausch geben. Da werden vielleicht die ein oder anderen kurzen, vielleicht auch eins gegen eins, kurze Kämpfe. Ich glaube auch, dass wir das Power-Up von Sanji noch sehen werden. Ob es jetzt im Kampf gegen Big Mom direkt ist oder im Kampf gegen eines der Kinder. Ich denke schon, dass da noch einiges geht. Zumindest halt, um ein bisschen Zeit zu erkaufen. Ja, Ja, da genau. wird jetzt niemand besiegt werden, glaube ich, in der Nein, Zeit. nein. Wohin man dann flüchtet, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass die Box, die im letzten Kapitel zu Boden gefallen ist, irgendwie explodiert. Ja, stimmt. Das scheint jetzt bisher noch nicht passiert zu sein, was mich ein bisschen wundert, weil dieses Seil war ja ab drumrum. Also was ist jetzt mit der passiert? Liegt die jetzt unten einfach in der Stadt? So. Und jetzt kommt. Ich habe eine Theorie. Gerade entwickelt. Ah, Die jetzt liegt jetzt kommt's. unten in der Stadt. Bobbin, der ja erschossen wurde, der Typ mit dem Wackelkopf, Ja. geht dahin, denkt sich, geil, eine Box, macht die auf und explodiert. Als ob er nicht schon genug eingesteckt hätte. Erst wird er von Sanji gegen die Mauer getreten, dann wird er von Batchs Leuten erschossen und dann wird er auch noch in die Luft gehen. Der arme Kleiner. Bobbin. Wow, ich entwickle gerade hier On-the-Fly-Theorien. Kleiner Hinweis, der vielleicht wirklich das bestätigen könnte, als Sanji diesen Essenskorb hatte, ist Bobbin nämlich auch dahin gegangen und hat den aufgeklappt. Stimmt, ob der so neugierig ist, der muss alles reingucken. Oder? Also, das könnte passieren. Okay, aber was haben wir denn davon? Nichts, keine Ahnung, dass vielleicht die komplette Stadt in Trümmern liegt oder Also dass das. das Schloss endgültig doch noch kollabiert oder Feuer fängt und die Bücherei zerstört wird. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Boppeln macht das Ding auf und das liegt direkt neben dem Schloss, irgendeinem so Stützpfeiler vom Schloss. Und dann explodiert das und dann kippt das Schloss so zu einer Seite langsam weg. Genau, und Capone und die Gemma und Ruffy und Sanji fliegen genau in die andere Richtung. Genau. Und so sieht man quasi, wie sie ganz langsam sich voneinander entfernen, aber keiner, also keiner die Verfolgung aufnehmen kann, Genau, weil. oder das Schloss stürzt halt in sich zusammen und unsere Leute können dann abhauen, während Big Mom und ihre Kinder dann damit einstürzen. Aber wohin geht man denn? Zur Sunny? Also man muss ja zur Sunny, früher oder später, aber alle Leute einfach auf die Sunny verfrachten. Was ist mit dem Königreich der Germa? Ja, die haben doch auch noch ihr Schiff. Batch müsste auch noch irgendwo seinen Kahn rumliegen haben. Ja, also die Germa hat ja nicht nur ein Schiff, sondern das ist ja ein ganzes Land, was aktuell ja zusammengedockt ist. Eben, da könnte man hin. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich ein bisschen unschlüssig. Also, Ja. was ich aber noch sagen wollte, was das Kapitel bei mir am meisten ausgelöst hat, ist das Verlangen, dass Reijo unbedingt in die Strohbande muss. Wirklich, ohne Scheiß. Ich bin so begeistert von ihr als Charakter. Ich finde ihr Design super. Ich finde, ihre Art ist einzigartig auf jeden Fall. Sie hat bewiesen, dass sie extreme Stärke besitzt. Also, ich bin einfach nur begeistert. Und ich glaube nicht, dass ein so emotionaler Mensch, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man sieht, wie ihre Augen anfangen zu tränen auf der letzten Seite, könnte durchaus sein. Ich glaube nicht, dass sie in der Germa weiterhin also entweder wird sie die neue Anführerin der Germa, das wäre möglich, aber dass sie da unter Judge noch weiter dient, das geht für mich einfach nicht. Das kann man nicht machen. Dann würde Sanji ja, sie ja trotzdem zurücklassen. Aber du kannst doch in einem Arc nicht zwei neue Mitglieder etablieren. Wir haben doch schon Jinbei, da kannst du doch nicht Reijo noch dazu packen. Das wäre ja Wahnsinn. Jetzt kommst du. Wahnsinn. Das ist Ist mein One zweiter Piece. Name? Achso. Ah, Chance verpasst. Muss raus. Ja, ich habe den Film noch nie auf Deutsch gesehen. Ich hatte jetzt gerade Madness-Wahnsinn, hatte ich jetzt keine Verbindung gezogen. Da musst du mir nachsehen. Nee, auf jeden Fall, ich find's geil. Ich finde alles ist für mich so seit das Beste in den letzten 2, 3 Monaten auf jeden Fall, was wir gesehen haben. Und ich freue mich, wir haben ja letztes Mal schon gesagt und davor, dass wir halt ein bisschen Action wollen und das passiert halt jetzt. Heißt, Na nächstes gut. Kapitel vielleicht noch mehr Action. Genau. Nächstes Mal dann 871, diese Woche ja keine Pause dazwischen. Zum Glück, das wäre jetzt noch mal richtig schlimm. Also, Ja. wenn sie die Pause von letztem Mal hierauf verfrachtet hätten, dann wäre ich jetzt richtig sauer. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie noch Rückblicke oder sowas Nein, gibt. glaube ich Ich jetzt auch glaube, der nicht. Arc wird jetzt relativ schnell beendet und man setzt relativ schnell, in welcher Konstellation auch immer, Kurs Richtung ja, Wano. Ja, da freue ich mich aber auch drauf. Gut, dann freuen wir uns auf das nächste Kapitel. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dann bis spätestens nächste Woche. Tschüss. Tschüss.